Einen schönen guten Tag, Radio Korax ist das hier auf der 95,9. In Halle scheint es ja manchmal so zu sein, als ob die Zeit so ein bisschen stillsteht. Das heißt, als ob, sagen wir mal, die Menschen auch sehr zufrieden sind mit dem, was da so ist. Manche sogar wünschen sich, zum Beispiel im Rathaus, die Stadt auch ruhig noch ein bisschen kleiner, damit der Weg vom Händelhaus zum Roten Turm, den Boulevard runter zur Sehenswürdigkeit des Bahnhofs, also eine der wesentlichen Sehenswürdigkeiten, wie ja literarisch schon belegt ist, dann auch schön kurz ist. Aber dann gibt es Stadtviertel, in denen von außen kaum wahrgenommen die Zeit weniger stillsteht, sondern eher utopisch in die Zukunft fliegt. Einer davon ist vielleicht der fast schon unbekannteste Stadtviertel im Zentrum Halles, der sogenannte Harz. Harz meint da nicht das Gebirge, im Gegenteil, das Stadtviertel ist extrem flach. Man kann also wirklich nur von den obersten Wohnungen über die nächsten drei Häuser hinweg gucken. Ansonsten bewegt man sich, wie halt in der Stadt üblich, durch Straßen und guckt auf graue Wände. Eine dieser grauen Wände ist seit ja über einem Jahr schon belebt worden. Früher war es mal ein Konsum im Harz und also wirklich so ein ganz klassischer Konsum, wo es alles gibt. Also von der Damenbinde über Streichhölzer bis hin zur frischen Milch. Und seit über einem Jahr ist das neu belebt. Da ist ein UFO gelandet. Das haben Sie auch wahrscheinlich schon mal gehört, die UFO-Galerie. Die allerdings ist zur Werkstatt geworden. Das war sie ja irgendwie selbsterklärtermaßen davor auch schon, aber ab und an war es ja dann doch eher so eine Art recht steriler Ausstellungsraum und weniger Werkstatt. Der Charakter hat sich ein bisschen gewandelt, denn es sind neue Aliens angekommen. Ich habe mir das mal angeguckt, wie das aussieht, wenn dort Aliens die Tür aufmachen. Dann ist es zumindest ganz auch wiederum von außen kaum wahrgenommenerweise so, dass 100 Leute reinströmen, den Raum ad hoc füllen, denn viel größer ist er dann auch nicht mehr. Und gemeinsam darüber nachdenken, was denn so eine Werkstatt mit Aliens gemeinsam heißen könnte. Die Aliens habe ich jetzt eingeladen ins Studio und sitzen jetzt auch hier. Was da eigentlich an diesem Tag, den ich da miterleben konnte, in der neu gegründeten UFO-Universität vonstatten ging, da kommen wir gleich drauf. Aber erstmal ein herzliches Willkommen für Sebastian Löwe. Merci. Und Steffen Händel. Piepano. Steffen Händel. Wir haben jetzt hier ein großes, im Prinzip eine Schultafel. Universität meint ja alles Wissen auf einem Platz. Jetzt ist das natürlich in einem Konsum relativ schwer zu realisieren, deswegen wird fokussiert und wurde auch schon an einem Abend vorletzte Woche ganz außerordentlich schnell und effizient fokussiert, nicht nur an dem Abend, am ganzen Wochenende eigentlich, zur Gründung der UFO-Universität nämlich. Ich greife mir jetzt mal so ein Wort raus, was hier steht. Glück. Glück, oh, das ist ja... Oh, das mit Umlaut. Darunter steht politische Teilhabe, ja. Ja, was hat die UFO-Universität mit Glück im Sinne von politischer Teilhabe zu tun? Na, die These der Teilnehmerin war, dass beides korreliert, also zusammenläuft. Also ihre These war, politische Teilhabe für andere erstmal aufzuzeigen, Möglichkeiten und die dann auch dazu bewegen, vielleicht nicht nur eingefahrene Wege entweder zu sehen und dann auch gemeinsam zu gehen, führe zu Glück. Das war natürlich jetzt nicht breit geteilt, aber Glück an sich war jetzt schon mal ein interessantes Stichwort für die Tafel und auch das, was da drauf stand. Genau, ich mache weiter und sage... Selbstbefreiung. Steffen. Rieche die Joker, oder? Du kannst doch jemanden anrufen. Das waren ja sozusagen Ankreisungen von Problemen, die Leute sehen, wie sie selbst in der wirklich, also im Alltag stehen, im sozialen Leben. Und da scheinen viele ein Manko zu haben, sich selbst wiederzufinden in dem, was sie machen oder machen können. Und ich glaube, das war auf jeden Fall perspektivisch gemeint, jetzt nicht, also Selbstverwirklichung würde stattfinden oder Selbstbehauptung, sondern als Orientierung am Horizont, wo es hinkommen sollte und könnte, halt aktiv und selbstbestimmt einzugreifen und halt nicht mehr abzuhängen. Also abhängig zu sein. Und das war auch dezidiert unser Anspruch, die Leute vielleicht ein bisschen hinterm Ofen vorzulocken. Ist eigentlich eine komische Formulierung, weil die meisten eigentlich schon sehr aktiv sind, beziehungsweise sich fragen, warum andere nicht aktiv sind oder ob sie noch aktiver werden könnten. Ich glaube, der Sonntag, an dem wir uns getroffen haben, das erste Mal, und das erste Mal sich sozusagen auch die Teilnehmer Aug in Aug gestanden und gemeinsam auf einer Augenhöhe diskutieren konnten und erstmal zusammentragen konnten, was sie interessiert und welche Problematiken sie eigentlich im Alltag beobachtet haben, denn das war unser Ausgangspunkt eigentlich für die Gruppenarbeit. Mhm. Und diese Tafel, die wir jetzt hier vor uns haben, eigentlich in Form eines Ausdrucks, ist im Prinzip die Weiterführung vom 14. Und zwar 14 Tage später, am 28. sind wir nochmal einen halben Schritt zurückgegangen, in Anführungsstrichen, haben nochmal gefragt, das, was ihr vor 2 Wochen schon sozusagen als Motivation an die Tafel geschrieben habt, was euch gereizt hat, dorthin zu kommen, mit uns sowas anzupacken oder anzugehen. Was ist denn ganz konkret im Alltag für unangenehme Sachen aufgefallen? Dinge, die eigentlich zu schmerzhaft sind, als dass man sie einfach hinnimmt. Und ich glaube, das ist aus, also diese 2 A3-Ausdrucke jetzt hier, diese 2 Tafelhälften sind im Prinzip die raffinierte, im Sinne von extrahierte Version daraus. Bevor wir sozusagen ins lustvolle Uni-Programm einsteigen, vielleicht trotzdem nochmal die Frage, die ich mir auch gestellt habe an diesem von dir schon beschriebenen ersten Wochenende. Warum der Titel Universität meint ja in der Regel wirklich so eine Versammlung von allen möglichen Aspekten, je mehr, je besser. Und ich hätte mir jetzt auch unter Werkstatt, ist vielleicht ein bisschen ein spröder Begriff, aber Ähnliches vorstellen können wie das, was jetzt bei euch stattfindet. Warum nochmal Universität? Ja, man muss sich halt auf irgendeinen Namen festlegen. Ja, ganz hip ist ja jetzt auch sowas wie Labor. Ne? Oder Karl-Heinz. Karl-Heinz. Werkstatt, Think Tank etc. Da gibt es ja ganz viele Vokabeln, die kursieren und gerade auch in der ganz hippen Galerieszene. Wir wollten also uns erstmal nicht in diesen Reigen mit eingliedern und wollten halt tatsächlich den inhaltlichen und den Bildungsgedanken stark machen. Und da mag es so unsexy, aber auch so sehr offensichtlich sein, was wir einfach wollen, wenn wir dieses Label Universität tragen. Natürlich auch polemisch gegen die Institution Universität gewendet. Also jetzt nicht in Abgrenzung der Disziplin, auch nicht in, keine Ahnung, Mittel zum Zweck, um an soziales Prestige zu kommen und so weiter, sondern hier halt überdisziplinär, schrankenlos, konzentriert auf den Gegenstand und so weiter. Dann sind wir ja doch wieder bei den Gegenständen gelandet. Übrigens können Sie natürlich, wenn Ihnen jetzt was unklar ist, während wir hier reden, das kann ja durchaus sein und das ist ja auch Prinzip der der UFO-Universität und wir können ja mal ein bisschen auf eure Begriffstafel nochmal zurückkommen. Eine, die so schön und eigentlich alles meint, es steht bei euch ja hier als Sammlung oder als Bestandteil einer Sammlung zu Mankos, nämlich Bewegung. Mhm. Wie ist das entstanden? Das war ein junger Mann, der hat gesagt, ihm scheint, dass es war im Prinzip so ein zweiseitiges Verhältnis. Dadurch, dass die Wirklichkeit so undurchschaubar für ihn ist, gibt es im Prinzip keine gültige Begründung dafür, dass man etwas tut und nur die Handlung an sich müsste sozusagen Ausschlag geben darüber, ob etwas gut ist oder nicht. Und deshalb hat er gesagt, Bewegung um jeden Preis, was dann auch darunter steht, um jeden Preis. Das ist übrigens ein Motiv, was mir jetzt wieder begegnet ist. Ich habe das Buch gerade ausgeliehen, Subversive Aktion, das ist so eine situationistischer Absprengsel, ein deutscher Zweig von den Franzosen in München und später mit Rudi Dutschke auch in Berlin. Und da geht's genau auch um diese Diskussion, theoretischer Hintergrund oder praktische Wendung. Und ist man nicht, wenn man theoretisiert, die ganze Zeit sozusagen in den Machtapparat eingebunden, ob man will oder nicht. Und erst mit der Aktion, mit dem Rausgehen, mit dem irgendwas umschubsen oder auf sich aufmerksam machen durch Handeln, würde man sozusagen diesen gordischen Knoten, so wurde das beschrieben, durchbrechen. Das ist natürlich eine krasse Behauptung, weil irgendwie der Schritt zum Aktionismus, zur inhaltslosen Aktion ja relativ kurz ist, aber es steht erstmal so da für eine Motivation, die finde ich erstmal sehr wichtig ist und die es auch nicht gilt zu ignorieren, sondern im Gegenteil irgendwie zu kanalisieren gemeinsam. Ja, das ist ja sehr, sehr weit in der Wissenschaft auch, ja, dass die sagen, okay, wir machen uns ein Urteil über alles, aber bitteschön ja nicht das Brechen über eine Praxis. Das müssen wir andere überlassen und dann die Verantwortung abgeben und sich darüber auch einen Freibrief machen, was sie da gerade ideell fabrizieren. Einerseits sozusagen dieses Bündel enger zu schnüren, sich immer gegenseitig zu befragen, also die praktische, die Theorieseite und umgedreht, aber gleichzeitig das auch nicht als Selbstläufer ungeteilt voneinander laufen zu lassen. Das war uns halt wichtig und deswegen ist Bewegung irgendwie als Selbstzweck uns auch, steckt uns irgendwie ein bisschen quer im Hals. Ja, das für mich jetzt ja auch so ein bisschen, wenn ich, ich gehe von einem ganz anderen Handlungsbegriff aus, also Denken ist Handeln natürlich oder auch regelrechte Konstruktion oder wie Friedrich Kittler das irgendwann mal genannt hat, dass natürlich sowieso alles, was gedacht wird, ja eh schon quasi real ist. Also das braucht dann nur noch, im Prinzip nur noch eine zeitliche Differenz, aber im Prinzip ist es dann schon real, also so ein radikal konstruktivistischer Ansatz sozusagen. Und da ist die Bewegung quasi im Denken. Und der andere Aspekt, der mir jetzt dazu eingefallen ist, ist, dass natürlich in dem Moment, wo ich sage, nur durch das Handeln evoziere ich sozusagen Prozesse, die erstmal unkontrollierbar sind und vielleicht auch Neues erschaffen, ja doch trotzdem ja nur auf einer Basis von Denkbarem sozusagen, ja, also wenn es um Inhalte geht. Oder ich gehe komplett von einer, sozusagen von so einem Chaos-Moment aus und sage, ich schaffe erstmal Chaos, damit Neues entsteht. Also das ist ja auch durchaus eine lange Tradition sozusagen. Ja. Und wie man sieht bei dieser subversiven Aktion, fällt mir gerade ein, irgendwann hat Udi Dutschke und noch so ein Kollege von ihm sozusagen das Heft dort übernommen und dann ging es ganz stark darum, das, was man tut, nämlich das Handeln ganz irgendwie an eine Theorie anzukoppeln. In dem Fall war das der kritische Materialismus, also so eine marxistische Theorie. Das, was sozusagen von der Münchner Gruppe, nämlich so ein bisschen Alltagsbeobachtung, die ich auch ganz spannend finde, nämlich Trampen, stand da, oder Busenfreiheit in den 60er Jahren war das Thema. Also sie sozusagen ganz Alltagswahrnehmungen irgendwie versucht haben zu analysieren und daraus irgendwie ein Handlungsmoment für sich heraus abzuleiten, wurde dann von Dutschke eher so ein bisschen, ja, abfällig beobachtet. Er sagt, da steht ja keine Theorie dahinter, die jetzt irgendwie erstmal wasserdicht wäre. Und da ging ganz viel verloren, hat der Autor dann geschrieben, was ich eigentlich nachvollziehen könnte. So. Also es ist schon eine spannende Diskussion. Ich freue mich auf, wo es hingeht, irgendwie bei uns. Wir diskutieren gerade ein Phänomen, gelandet im Harz, in der Mitte von Halle, die UFO-Universität. Da jetzt gerade so ein bisschen auch die Differenz zwischen Theorie und Praxis, wenn ich jetzt mal ins Nestforsch sozusagen da hineinsteche, ins Wespennest, wie viel Praxis ist denn inklusive? ihr betreibt das jetzt ein halbes Jahr lang demnächst, also bis in einem halben Jahr quasi erstmal. Und natürlich ging es jetzt ganz viel ums darüber nachdenken, was es ist und was es sein soll, für die, die da Lust haben mitzumachen. Wie viel Handlung, wie viel Aktion ist denn mitgedacht möglich? Es ist nichts ausgeschlossen, immer so rum. Wie viel jetzt anteilmäßig dabei ist, das wird die Arbeit zeigen. Also, aber ich gehe jetzt erstmal vom Universitätsbegriff aus, weil das in der Regel heißt, ich bereite mich irgendwie quasi aufs Handeln vor. Aber ich handle erstmal nicht unbedingt, also zumindest nach dem klassischen Verständnis. Ja. Also, deswegen frage ich. Ah ja, okay. Also wir starten jetzt nicht gleich mit dem Aktionismus, sondern wir haben ja, wie gesagt, schon so ein Bildungsinteresse auch und sich klar werden, über die Welt Urteile finden und was zu verstehen, wie Sachen funktionieren, die uns halt irgendwie anherrschen und so weiter. Die Perspektive ist ja tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein abstraktes Urteil zu finden und sich dann zu gefallen, sondern auch sich messen zu lassen an einer sozialen Aktion. Also wie kann man das sozial politisch fruchtbar machen? Das heißt tatsächlich ganz konkret als Handlungsmacht, als sein Interesse publik machen, popularisieren, Leute für sich gewinnen, seine Interessen zu diskutieren öffentlich, also öffentlichen politischen Raum wieder zu gewinnen und der einfach die Handlung ermöglicht. Aber wann das einsetzt und welchen Anteil das hat, das ist immer sehr schwer davor zu sagen, weil das ja auch Wege sind, wo wir schönerweise kein Instrument haben, mit dem man das messen kann. Ja, auf dem Reißbrett war das eigentlich gedacht, in den 6 Monaten so ungefähr die Hälfte davon für theoretische Analyse und die andere Hälfte für praktische Umsetzung mit sozusagen Vorprojektion der Überlegung, wie man das umsetzt und dann probieren und so weiter, bis man es dann halt rausträgt. So ungefähr war das gedacht, aber denke, dass da wirklich alles offen ist. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn einer sagt, Bewegung um jeden Preis, und dann sehe ich das eher auch so in der Abgrenzung zu den Leuten, die vielleicht eher vorsichtiger sind und mehr nachdenken, was jetzt nicht positiv bewertet werden soll, aber dass man dann sozusagen das auch nebeneinander halten kann und gucken, was sind denn jetzt die Vorteile? Hat der jetzt recht oder der? Und dann sieht man wahrscheinlich recht schnell, dass es da wohl ein ausgewogenes Verhältnis geben muss. Oder, wie du gesagt hast, Ralf, dass vielleicht gerade das Chaos stiften vielleicht eine Qualität hat, die sich dann erst zeigt, wenn es passiert ist. Was man vorher gar nicht durchdacht hat, weil man einfach vielleicht aus dem Bauch raus handelt und bestimmte Momente, die man vielleicht gar nicht, wenn man sie denkt, die einen dann irgendwie vielleicht auch lethargisch machen oder so. Was sind das für Leute, die jetzt mitmachen? Wir haben einen Vorzeige-Verkehrstechniker, der sehr sympathisch ist. Und weil wir ja immer darauf gepocht haben, wir sind ja so heterogen, wie wir feststellen mussten, ist das aber gar nicht so. Sondern es ist zwar eine heterogene Geschichte, aber eigentlich sind es Studenten größtenteils, die auch die Zeit und die Lust haben und vielleicht auch die bildungsnaheren Gesellschaftsschichten sind. Um mal praktisch zu bleiben, was bringt der Verkehrstechniker zum Beispiel für ein Interesse mit? Also thematisches, meine ich. Oder ist es eher ein Prozesshaft? Das kann ja auch sein, weil ich. Steffen hat das Protokoll geschrieben, da steht. Protokoll, also die Stasi hier. Hast du es so schön formuliert? Ja, aber ich habe es ja nicht in meinem Kopf. Es ist eine Beobachtung und natürlich daran auch immer geknüpft, ein persönliches Involviertsein. Also bei ihm war es dann Frust, wie Hierarchien auf der Arbeit einem Effizienzdenken, also im Wege steht. Ja, ihm ging es halt um Arbeitsprozesse, wo er gerne sozusagen die er verbessert hätte und so weiter, wo es aber einfach qua des Sitzens auf dem Machtsessel überhaupt nicht zum Dialog kommt, weil das die Vorderen immer verhindern oder die Oberen. Und einfach nur diese Hierarchie zu beobachten, und das haben wir dann in den Diskussionen, die sich dann anschlossen über die Motive der anderen Teilnehmer gemerkt, dass das ein Moment ist, der sich durch alle Anekdoten gezogen hat. Also dieses Pochen auf einen Status, nur weil man gerade der ist, der entscheiden kann, weil man auf irgendeiner Machtposition sitzt oder Herrschaftsposition oder weil man gerade an einem Geldtopf sitzt, auf dem das Geld verteilt über Institutionen und so weiter, dass man dort einfach Dialog verhindern kann, qua seiner Macht, die man hat. Und da war eher ein sehr praktisches Beispiel, weil er einfach auch aus einem ordentlichen Beruf kommt und nicht halt wie wir aus so einem Lese- und Probierbereich. Aber das findet sich ja auch im Alltag, also ob das jetzt an Hochschulen ist, bei Minijobs, die man hat. Ich komme jetzt auch aus so einem Lese- und Probierbereich und trotzdem aus einem ordentlichen Beruf. ich will doch mal sagen, ist immer die Frage, was ist gesellschaftlich wichtig? Und jetzt ist natürlich ein Straßenbahnfahrer genauso wichtig wie ein Philosoph, ja, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, in dem Zusammenwirken von Gesellschaft. Da fällt mir ein, gestern schickte mir irgendwie ein Kollege von mir, der diesen Flyer von uns nur so überflogen hat, in ein Interview mit Adorno, weil es dieses Adorno-Zitat geht, da geht es um Mündigkeit und um Erziehung, und da genau fällt das rein, dass sozusagen die Möglichkeit, den Alltag so wie er ist, erstmal zu beobachten und kritisch zu beleuchten oder so wie er sich darstellt, keine dem intellektuellen Genie quasi einer Geburt gegeben ist, sondern einen durch bestimmte Erziehungsprozesse und Reifungsgeschichten und Forderungen an das Individuum gebrachtes Verhältnis, gegenseitiges Wechselverhältnis. Und die beiden, das war ganz schön, die haben sich dann gegen so eine Autorität und eine autoritäre Lesart von Bildung ausgesprochen. Und da fällt mir auf, dass eben ich da eigentlich einhaken wollte bei diesem beim Straßenbahnfahrer, dass das einfach aus unserem Glauben auch, wir denken, dass es eben genau dieses Verhältnis ist und deshalb auch da jeder auch richtig ist, ne? Und nicht, dass es keinen gibt, der falsch ist. Bloß weil er, sagen wir mal, bestimmte Bildungstitel nicht hat oder so. Nur nochmal zum Verständnis. Also ich stelle mir vor, es gibt ja Rahmenbedingungen. Es gibt also den möglichen Ort plus vielleicht andere Orte, die ihr in Beschlag nehmen werdet in irgendeiner Weise oder wir in Beschlag nehmen werden, öffentlichen Raum, was auch immer. Es gibt eine bestimmte Zeit, innerhalb derer das stattfinden kann. Und es gibt natürlich auch die Zeit der Teilnehmenden, ja, die also auch nicht unbegrenzt ist sozusagen. Das sind so quasi Rahmenbedingungen. Und dann gibt es Übereinkünfte über Themen, die ausgewählt werden. Da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil das könnte natürlich jetzt auch in der Lesart sein, gut, das kann ich doch auch alles im Kaffee machen, oder? Lass uns mal über Sachen reden, die mich gerade interessieren, finde ich auch spannend. Und wenn da andere Leute dazukommen, mit anderen Worten, wäre es dann so ein Kaffee, wo man eh davon ausgeht, da treffen sich Leute, die gerne über Dinge reden und nicht nur Leute, die ihre eigene Zeitung lesen oder gar ihr Mac aufklappen. So, jetzt nichts gegen Mac. Aber nochmal die Gefahr der Beliebigkeit quasi, die dahinter steht, jetzt hinter der langen Vorrede. Wie geht ihr mit so einer Themenfokussierung um und den diesen Rahmenbedingungen, die da ja vorhanden sind? Wir haben auch einen Kaffee. Und ratet mal, wo wir die ganzen Konzepte ausgearbeitet haben. Nee, die Vereinzelung ist natürlich schon ein Thema. Ich glaube, wir sind dann einfach, wir haben, im Prinzip ist es ein großes Café, wenn man so will. Die Beliebigkeit ist sozusagen beim Café ist klar, ne? Also ich bin per Zufall da oder ich verabrede mich, aber es bleibt halt irgendwie bei einer Stunde oder zwei, dann halte ich es nicht mehr aus, weil so viel geraucht wird oder weil ich selber schon den fünften Café habe und einfach jetzt irgendwie schon gleich Herzrasen. Und bei uns gehen ja so eine Sonntags-Nachmittags-Sessions von um zwei bis abends um acht. Und das ist schon Konzentration gefragt. Also Café wäre erstmal gar nicht das Umfeld, weil es ständig klappert und jemand auf Toilette rennt. Und die Beliebigkeit, wenn ich das richtig interpretiere, ne, dass man sozusagen sich nicht nur spontan verabredet, sondern dass da ein bestimmtes Programm hintersteckt, das haben wir ja versucht, durch dieses Konzept zu deckeln, dass wir sagen, okay, konkrete Problemlage, wir treffen uns, diskutieren das und dann versuchen wir rauszufinden, ob sich Gruppen bilden, so war unsere sozusagen Idealita, Ausarbeitung des Konzepts, ob sich Gruppen finden, die dann so in kleineren Gruppen, weil das vielleicht beweglicher ist, da Probleme erörtern und Lösungsvorschläge bringen und dann immer in der größeren Gruppe sich gegenseitig informieren. Jetzt hat sich aber herausgestellt beim letzten Sonntag, dass es doch jetzt erstmal spannender ist für die Leute, auch in einer größeren Gruppe zusammenzubleiben und erstmal so eine grundsätzliche Diskussion zu führen, was sind denn überhaupt, was eine Ausgangsbasis für Handeln, ja. Und gar nicht erstmal schon konkret in ein Problem, meinetwegen Migration, Homophobie oder irgendwas anderes da reinzugehen und sondern da war ein ganz großes Interesse auch an den Leuten zu gucken, was die anderen jetzt so mitbringen aus so einer, also wo es denn wirklich an die Grundüberzeugung geht. Gibt es eine Wahrheit hinter der Welt, die sich so verschleiert permanent? Ist das Argument, dass die Wirklichkeit undurchschaubar ist, ist das stichhaltig? Ne? So eine ganz basalen Geschichten wollen geklärt werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, damit sie dann hinterher nicht nochmal anfangen müssen, das nochmal aufzudröseln, wenn es denn darum geht, konkret zu werden. Sondern das ist dann wichtig, dass man das geklärt hat und dann sich wirklich an so einem ganz konkreten Problem abarbeiten kann, ohne dass man das Gefühl hat, ja, irgendwie, ach Mist, ich müsste eigentlich noch viel mehr wissen oder so. Sagt Sebastian Löwe von der UFO-Universität, der hier gemeinsam mit Steffen Händel ebenfalls von derselben und mit mir, mein Name ist Ralf Wendt, zusammensitzt und wir versuchen so eine Art Hierarchiefreies darüber reden, was eben das sein kann. Und da hätte ich jetzt aber einen Vorschlag, den muss ich erstmal diskutieren, ob das, müssen wir jetzt nicht mit Ihnen gemeinsam machen, ob das überhaupt ein diskutables Phänomen dabei ist. Und derweil verkürzen wir Ihnen die Zeit, ich kann das nicht aussprechen. LaRue Bulletproof. So, wir machen jetzt das, was man im Radio immer macht, wenn man nicht weiß, Radio man Korax. Ist. Das ist das UFO-Universität. Magazin auf Radio Korax. Und heute zu Gast ist hier die UFO-Universität. Was heißt hier eigentlich zu Gast? Sie nimmt ja Korax quasi auch mit in Beschlag. Richtig. Korax ist ja hier auch ein Stichwort auf der großen Tafel. Aber damit Sie, wenn Sie jetzt gerade mit dem Auto an Halle vorbeifahren, wissen, wer hier sitzt. Der Sebastian Löwe und Steffen Händel haben genau diese Werkstatt, diese Universität eröffnet vor ein paar Wochen. Mit dem hehren Wunsch, ein halbes Jahr lang Leute zu aktivieren, über ihre Themen nachzudenken, beziehungsweise daraus vielleicht auch ein Handeln gerinnen zu lassen. Und jetzt könnte ich sagen, ja, machen Menschen seit Aliens sie als Menschen bezeichnen und nicht als Affen. Das heißt, seit wir beobachtet werden, irgendwann gab es ja diesen, die sagen, oh ja, jetzt fangen sie an zu diskutieren und Gesprächskreise zu eröffnen über den Sinn ihres Daseins, ihres Affenhirns und ihre langen, kräftigen Gliedmaßen. Sollen die wirklich nur dazu da sein, dass ich mich von Ast zu Ast schwinge? Nein, ich könnte doch einfach nur auf meinen Beinen laufen. Na, und so fing das ja alles an und jetzt kommt ihr und sagt, naja, nee, aber da braucht es schon noch eine UFO-Universität. Wieso jetzt eigentlich? Wieso reichen euch diese privaten Teegeschwängerten oder Rotweingeschwängerten Gesprächskreise nicht aus? Oder die besetzten Häuser, in denen ja auch plenar diskutiert wird. Radio Korax war wohl nicht genug? Ja, also wir laufen ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Also Kritik gibt's überall und die ist teilweise sehr gut. Und man dockt auch an, man hört zu, man informiert sich. Das fängt an von tatsächlich auch, soll es ja geben, wissenschaftsintern sehr guten Urteilen über die Welt, bis hin halt zu politisch guten, Antifa und so weiter. Einen praktischen Mangel sehen, dass die halt sehr isoliert sind. Die Themen, die abgearbeitet werden, sind halt dann spezifisch. Ja? Also wer dann Kulturwissenschaft macht oder so, der macht dann halt, keine Ahnung, zum Menschen in der Moderne, in der Maloche, im Großbetrieb, ja, also da fragt sich dann nicht mehr, was die anderen Disziplinen halt fragen würden, also was sind die Machtmechanismen, warum macht er das, ist er psychologisch bedingt oder ist das ein freier Wille, der da auch bei ihm agiert, bei dem Untertan und so weiter. Und dieser synthetische Blick, der fehlte mir halt und das war halt mein Motiv, mich da auch mit einzuklinken, also nicht nur das zu organisieren mit, sondern einfach auch mich da reinzuschubsen in diese Runde, die Fragen stellen. Mhm. Ich glaube, wir sind ein bisschen borniert, sehe ich gerade aus so einer Tele-Alien-Perspektive, weil die ganz harte linke Schule sind wir ja nie durchgegangen, also wir waren ja nie die schwarzer Block, große Demo-Geher, so, warum habe ich eigentlich, glaube ich, nie so grundlegend reflektiert. Steffen kommt mehr aus der Wissenschaft, hat aber auch ganz viel so Kunstbetrieb mitbekommen und ich komme eigentlich auch ein bisschen aus der Wissenschaft, habe mein BA gemacht in Bochum als Medienwissenschaftler und jetzt an der Burg Kunst studiert und eigentlich war das sozusagen die Reaktion auf den Betrieb und zwar ganz dezidiert auf den Kunst- und auf den Wissenschaftsbetrieb und der Wunsch daran, an gewissen Sachen, die uns vermittelt werden, als wichtig, die abzulehnen und eine Begründung dafür auch zu finden und wiederum andere zu nutzen und zwar gegen eigentlich die Position, die sie beziehen sollen, nämlich eine Affirmative zum System, zur Herrschaft. Und ja, wir bewegen uns da relativ in einem engen Kreis und das ist eigentlich ganz schön, dass der jetzt auch aufgebrochen wird mit unserer Aktion. Also so sehr wir gerne eine konsistente Antwort darauf hätten, was wir sozusagen ergänzend dazu tun und ich glaube, das gibt's eigentlich nicht, sondern das kann durchaus sein, dass Radio Korax genau dasselbe macht wie wir. Und dann haben wir einfach Pech, aber ich denke, das ist gar nicht so das Problem, sondern das kann sich auch ergänzen und da kann man reinwachsen und sozusagen erst einen Blick dafür entwickeln, wenn man es macht. So. Das, was jetzt an Kritik natürlich immer vorgetragen wurde, ja, warum ist es jetzt alternatives Vorlesungsverzeichnis zum Beispiel an der MLU, die machen doch auch sowas, ne, Utopie und so. Da konnten wir relativ schnell sagen, okay, das ist eine gute Arbeit, aber es ist eben nur die Grundlage, ne, nur die intellektuelle Reflexion oder das Vorstellen von schon konkreten Projekten, aber es bündelt ja nichts. Du hast auch nicht die Möglichkeit, mal 6 Monate mit jemandem auch dich damit auseinanderzusetzen und in der Gruppe da auch zusammenzubleiben. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch vom Salon, wo es, glaube ich, egal ist, ob du an dem einen Abend kommst und was trinkst und quatscht und an dem anderen Abend nicht, sondern das hier merkt man schon innerhalb von den 2 Treffen, die wir hatten, dass es doch schon dass es nicht wahllos ist, wo man einsteigt, sondern schon wichtig, dass man das eine mitgenommen hat und das nächste und das aufeinander aufbaut, gerade in den Diskussionen, wo es um so Grundlagen geht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ist aber eher so am Rande, dass ja die Menschen UFOs in der Regel immer mit was, also quasi nach vorn, mit was fast Utopischem assoziieren, also etwas, was unglaublich viel weiter ist als wir, deswegen konnten sie ja herkommen. Und wurden als unerkanntes Flugobjekt sind sie dann doch leider in einer Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber sprich mit anderen Worten, diese quasi dieses Traditionelle, was ja Aliens mit sich bringen könnten. Also für mich ist Schäuble auch ein Alien in gewisser Weise. Also auch einer, der auf einem sehr anderen Stern wohnt als ich. Natürlich auch irgendwie zum Teil Unbegreifliches tut. Zum Teil kann man es dann irgendwie nachvollziehen, wenn man romantisch veranlagt ist. Was ich damit sagen will, ist sozusagen der utopische Gehalt eurer UFO-Universität, der scheint ja so ein bisschen gesetzt. Ist das dann jetzt in der Realität auch wirklich so? Also mit anderen Worten, ist die Mehrheit derer, die da teilnehmen, eher an eben utopischen Modellen interessiert, an Auseinandersetzungen mit Utopien oder ganz klar an diesen alltäglichen Mankos sozusagen entlang? Also gibt es da so eine Art Gewichtung, die ihr spüren könnt? Na, die Triebfeder für all das, was da auf der Tafel steht, ist eigentlich immer so eine Unzufriedenheit und die Hoffnung, dass es sich ändert. Also eigentlich schon so ein ganz klarer Bezug zu einer noch nicht eingetretenen Wirklichkeit. Ja, also Utopie ist eine wichtige Vokabel, die da immer wieder kommt. Wo wir uns aber also erstmal begrifflich sozusagen abgrenzen, beziehungsweise das ein bisschen einengen, ist, dass die Utopie ja als Erzählung funktioniert oder als ein ästhetisches, ideelles Konstrukt und wir dann schon sagen, naja, also wir wollen das jetzt nicht ästhetisch losgelöst haben von der Wirklichkeit, sondern rückgebunden an die Wirklichkeit. Und da verliert sich dann dieses Modell, also ein utopisches System oder so ganz schnell. Also dann merkt man, dass das, es ist einfach praktischer. Wir sind praktischer orientiert und nicht sozusagen in der ästhetischen Konstruktion einer Insel, die irgendwo Honig und Milch zur Verfügung steht. Beispielsweise bei der Frage, die der Verkehrsingenieur dann zum Schluss noch aufwarf, war in 60 Jahren so die Negativutopie, die Heterotopie, glaube ich, heißt das? Oder wie heißt das? Histopie? Negative Utopie. Dass in 60 Jahren doch wohl vielleicht die Erde nicht mehr bestünde, eine ganz klare Ankopplung an das ist, was jetzt passiert, nämlich den Weg dafür bereiten oder eben nicht. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis sind alle die Entwürfe, die dort diskutiert werden in irgendeiner Form. Also, ja, mehr braucht man nicht sagen. Ey, Ralf, was ich dich noch fragen wollte, du warst ja am Freitag da, am 12. war das, glaube ich, zur Eröffnung. Und wir standen kurz draußen, haben eine geraucht. Ich war eh nicht aufnahmefähig, so weil wir irgendwie so ein bisschen Tunnelblick hatten, aber da wir ja im Vorfeld so ein bisschen auch diskutiert hatten, hier nochmal so ein bisschen die einzelnen Tage der Eröffnung so abzuklappern, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht so ein paar Sätze dazu sagen könntest, wie aus deiner Sicht zum Beispiel der Vorstellungsabend. Also für mich war das ein extrem gelungener Start. Ich habe mich noch unterhalten, so mit verschiedenen Leuten, denen es offenbar auch ähnlich ging. Also es gab auch ein großes Bedürfnis, sich sozusagen irgendwie auszutauschen. Aber vor allen Dingen ist mir im Nachhinein dann erstmal klar geworden, dass ich einfach ganz lange sowas nicht erlebt hatte. So, sondern es gab natürlich immer wieder irgendwie spannende Geschichten und gerade wenn es jetzt um den Ort als Kunstort auch geht, was ja die UFO-Galerie vorher war, dann gab es auch da sogar die eine oder andere spannende Geschichte. Aber es war immer relativ zentral, also immer so ein bisschen produktorientiertes Angebot, ja. Also da kommt irgendjemand und bietet mir was an. Und jetzt hatte ich eben endlich mal wieder so das Erlebnis, dass, da wird jetzt kein Produkt angeboten, sondern recht frei assoziiert auch eher eine Möglichkeitenpalette offeriert, die jetzt in diesem Raum hier stattfinden kann. Also fast schon eine Serviceleistung für das gemeinsame Dortsein. Und ich habe mich da in dem Moment eben sehr wohl gefühlt, obwohl es ja eine Stuhlreihung gab, die schon so ein zentrales Moment fast vorne eröffnet hat, wie so eine Bühne. War es eben nicht so. Man fühlte das gar nicht so, sondern es war eher so, okay, ich bin jetzt hier mit anderen Leuten, die ich gar nicht kenne. Zum Teil kannte ich ein paar Gesichter, aber viele eben auch überhaupt gar nicht in einem Raum. Und irgendwie meint das jetzt wirklich eine gemeinsame Möglichkeit, was zu machen, was anzufassen. Und insofern habe ich das als ein sehr angenehmes Klima empfunden, was sich im Übrigen auch, um das ruhig nochmal zu sagen, extrem unterschieden hat von dem Klima, was dieser Raum vorher hatte. Und das machte sich in ganz vielen bemerkbar, unter anderem, dass da keine Show stattfand, ja. Also egal in welcher Form, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann nicht die Doodle-Musik zur Eröffnung und so weiter gibt, sondern nö, zack, das ist es jetzt hier im Übrigen. Das fand ich total gut. Ja, und dann hat genau das immer stattgefunden, sofort eigentlich. Also so binnen von Minuten. dass sich auf einmal Leute unterhalten haben. Ich habe einen Typen wieder getroffen, den ich das letzte Mal vor 10 Jahren getroffen. Und wir hatten uns aber dann ganz viel zu erzählen aus Anlass dieses entstandenen Freiraums. Ob das jetzt wirklich ein Freiraum in dem klassischen Sinne ist, das kann ich nicht beurteilen. Ja, also ob wirklich jetzt Leute immer wieder und immer wieder neu dorthin kommen können oder ob es irgendwann so ein prozesshaftes Ding gibt, wo eine Gruppendynamik entsteht, wo Leute jetzt nicht so von ohne weiteres von außen da noch eindringen können oder sie müssten dann vielleicht was Neues anfassen, einen neuen Mädchen, Schweigekreis, so hieß es, glaube ich, bei Max Gold. Naja, das wird sich ja zeigen, also das wisst ihr wahrscheinlich auch besser dann. Oder auch jetzt in dem im Moment noch nicht, aber Freiraum ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das wurde sehr kontrovers diskutiert letztes Mal. Inwiefern eigentlich da ein Freiheitsbegriff und eine Räumlichkeit, also ein Raum ist es, das ist klar, und man ist dann immer schnell bei der Hand, dann einen Freiraum zu attestieren, war uns jetzt nicht so bewusst. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was gegen das Kunstsystem und gegen Kulturbetrieb, wo gerade so, wie du sagst, so ein bisschen Warenförmigkeit von dem, was angeboten wird, natürlich auch ganz stark darüber entscheidet, was man zu sehen bekommt. Aber wir sehen uns ja da auch genau ein Stück weit außerhalb, deshalb wahrscheinlich auch die positive Überraschung, dass man gerade in der UFO-Galerie dann später nichts mehr sieht, was in der Galerie ähnlich ist, aber das war ja auch mit Absicht. Was spielt denn Kunst für euch für eine Rolle? Also ich habe ja sozusagen aus dem Kunstbetrieb kommend, aber das stimmt natürlich nicht so wirklich, aus dem Kunstbetrieb, aus dem Ansatz von Kunstproduktion, das ist vielleicht besser, kommend, habe ich das immer so begriffen, dass Kunst zwar aus einem Manko entsteht, immer, aber dann trotzdem ein Spiel ist natürlich, ja, mit Realität und vielleicht in diesem konstruktivistischen Sinne von vorhin natürlich was in meinem Kopf verändert, vielleicht auch in irgendwelchen Köpfen von irgendwelchen Leuten, das kann schon sein, aber das ist jetzt nicht so glasklar intendiert, oder wenn, dann würde ich es selten als Kunst bezeichnen, so, jetzt ist es aber trotzdem so, dass es bei euch eine Rolle spielt, ja, dieser Umgang mit, also künstlerische Aneignung von Welt als Mittel, was durchaus eine Rolle spielen kann. In welcher Form denn, wenn es eben nicht eigentlich Kunst ja nicht wirklich was Effizientes meint oder so? Welchen Stellenwert hat es denn? Und es gibt ja auch noch ganz unterschiedliche Verfahren, die alle unter demselben Label Kunst firmieren. Erstmal kritisieren wir ja diese Auffassung von so einer idealistischen Ästhetik. Das heißt also, dass Kunst sowohl in der Höhlenmalerei als auch im Happening von Kaprow zu sehen ist, sondern meine persönliche Analyse im Moment ist, dass es eben eine durch bestimmte hegemoniale, also sozusagen bevormundende und sozusagen stark strukturierende Redearten über das, was Kunst ist und nicht, erst zu dem gemacht wird. Dann gibt es dann die passenden Räume und Institutionen, die alle irgendwie konform gehen, auch mit Herrschaftsmöglichkeiten des, und jetzt kann man einklammern, ausklammern, je nachdem, wo man sich historisch befindet. Im Moment ist es eben so eine Art Kapitalismus, wobei der Begriff auch relativ unscharf ist, glaube ich, und ja, und da gibt es bestimmte Bedingungen, gegen die wir uns versuchen zu wehren. Und auf der anderen Seite, das, was wir, glaube ich, in den ästhetischen Verfahren und die Möglichkeit der Kreativität sehen, ist da nochmal eine ganze Menge, da sind nochmal eine ganze Menge Möglichkeiten, um das, was wir versuchen, unsere hoffentlich dann vielen, vielen Inhalte irgendwie an die Frau oder an den Mann zu kriegen oder irgendwie als Hebel gegen Strukturen, die wir scheiße finden, als Subversion oder als offener Protest und so weiter. Da gibt's ja, da muss man ja auch erstmal eine Übersetzung in irgendwas Formelles finden, und ich glaube, da ist dann die Kreativität gefragt, so. Und nicht als Genre der Malerei, die dann immer nur das, die eigentlich immer gleich aussieht und wo dann irgendwie nur diese Fantasien hineingelegt werden, das müsste jetzt irgendwie die Menschheit befreien, ja. Das ist ja das, was der euphorische Kunstwissenschaftler oder die euphorische Kunstwissenschaftlerin dann da so imaginiert, ja. Die Malerei wäre jetzt so, würde den Menschen jetzt auf einmal befreien oder so. Das sehen wir gerade nicht. Vielleicht kommt die ja noch, wart's doch mal ab. Nee, nichts gegen Malerei, die können das ruhig verhandeln, aber ich glaube, unser Ansatz ist eben Herrschaftskritik. Ralf, weil du meintest, Kunst könnte sensibilisieren, Möglichkeiten aufführen, ist ja nur eine Art von Spiel. also wenn es Deko ist, ist es ja gut und schön, aber viele Kunst kommt ja mit dem Gestus einher, sie erklärt jetzt wirklich die Welt und bietet alternative Lesarten an. Meistens unter dem Label der kritischen Kunst oder der politischen Kunst. Und dann schaut man hin, was sie einem plausibel machen oder wie sie was kritisieren. Also jetzt nicht, ich rede nicht von der ganzen Kunst, aber es ist halt das, was gerade prominent vertreten ist in Ausstellungen, die zum Beispiel die Gemeinschaftssinn diskutieren wollen, ernsthaft, oder den Kapitalismus oder den Menschen als Arbeitswesen. Das ist alles ästhetisch zwar verfahrene, aber affirmative Lesarten des Menschen sind, dass man sich irgendwie, ist zwar nicht schön, wie man sich gerade hier einfindet, aber auch irgendwie schon okay geht. Und das ist nichts mit Öffnung von Diskussion oder von allgemeingültigen Argumenten hätte, sondern es ist eine andere Art, das auch noch zu bestätigen. Und obwohl sie halt, wie gesagt, unter dem Label der kritischen oder politischen Kunst agieren. Und darin müssen sie sich messen lassen. Und da heben wir an und sagen, das geht auch wirklich eher am Gegenstand interessiert und wirklich kritischer. Mhm. Und deshalb hatten wir eigentlich auch so einen großen Schiss, eigentlich das als Kunstprojekt aufzuziehen, weil ich glaube, der Großteil der Leute, die beispielsweise an der Burg studieren, haben ein ganz komisches Verständnis von, wenn sie politisch denken, dann doch auch die Umsetzung in das Genre, in dem sie dann auch studieren, ja. Also die haben ja Klassen, zu denen sie zugeordnet sind, mit Lehrpersonal, was dafür professionalisiert und ausgebildet worden ist oder sich da selber hin hat ausbilden lassen oder ist autodidaktisch. Jedenfalls ist es eben in so einer Art, ja, es ist ein starkes Klappendenken und das hat in so einem Projekt immer sehr viel auch gezeigtermaßen bei einem Treffen auch sagen, da gibt es eine Menge Reibungsflächen. Mhm. Wenn Leute sagen, sie kommen aus einer künstlerischen Denke beispielsweise und dann Dinge verteidigen, die eigentlich, ja, wo eigentlich ganz viel kracht im Prinzip und wo es darum geht, eigenes schon abgestecktes Terrain im Prinzip bloß zu behalten, anstatt zu fragen, naja, worum geht es eigentlich inhaltlich, was will ich eigentlich ändern und nicht, es muss Malerei sein. Mein eigenes Verständnis von dem, was mich jetzt künstlerisch mehr als anderes berührt, ist ja in der Regel auch eher eines, was vorhin an diesem Chaosbegriff nochmal ansetzt, also das unglaubliche, unerwartete Sicht auf Dinge oder die Welt oder auch Welten, die ich gar nicht so wahrnehmen könnte, also jetzt wirklich im UFO-Sinne, das ist das, was mich in der Regel wirklich antörnt sozusagen. Ich will mir jetzt ganz ungern und schon gar nicht durch Kunst die Welt erklären lassen. Also da kriege ich ganz schlechte Laune. Deswegen hatte ich auch lange Zeit Probleme mit sowas wie politischer Kunst. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil ich finde, allein die Fokussierung oder das Labeln, wie es zum Beispiel die Werkleitsgesellschaft da macht, ja, in Halle, das ist natürlich ein politischer Akt, ja, ganz klar. Und auch weitergehend sogar ein interventionistischer Akt oft. Also ein eingreifender Akt. Nur die Auswahl derer, die dann etwas anbieten, oder auch die Auswahl dessen, was da angeboten wird, oder das freie zur Verfügung stellen dieses Zeitraums, dieser Möglichkeit, generiert ja dann wiederum ganz andere Sachen oft, die ich dann auch spannend finden kann und vielleicht unter so einem Label dann genau diesen Spaß habe zwischen Ordnung und Chaos, also diese schöne Balance, die uns Menschen ja irgendwie ausmacht. Also wenn es gibt sozusagen den Schäuble-Pol, die heile Welt, als weißer Lichter, weiße Lichtgestell, Engel sozusagen. Der hat doch Verfolgungsangst. Dessen Berater nehme ich mal an. Ja, aber nur weil er das sozusagen, weil alles, was sozusagen nicht geordnet ist, stört. Und das stört ja nicht nur Schäuble, sondern aber ganz viele Leute. Aber das ist doch ein Imago, das ist doch eine Wunschvorstellung, dass alles eine Ordnung hat irgendwann schlussendlich. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, Ralf. Ich könnte jetzt antizipieren, was du sagen wolltest, aber ich glaube, der Punkt ist, wenn wir uns jetzt sozusagen inhaltlich da bewegen, dass wir uns gegen das Kunstsystem abgrenzen wollen, dann haben wir ein Problem, weil es eigentlich die weniger spannende Geschichte eigentlich ist. Das ist eigentlich eine Motivation, aus der wir, glaube ich, Steffen und ich irgendwie herkamen und gesagt haben, na, so funktioniert's eben nicht im Kunstbetrieb, wenn man wirklich Inhalte verhandeln will, die Leuten wehtun eigentlich auch, ne? Weil man permanent ausgeschlossen wird. Also wir haben eine Anekdote erlebt, da wurden wir nach Zürich eingeladen in eine Ausstellungshalle, die sich dezidiert mit kritischer Kunst auseinandersetzt. Und wir haben das kuratorische Konzept kritisiert und wurden wieder ausgeladen. Also es ist einfach im Betrieb, auch in den sozusagen Sparten, wo es halt heißt, wir sind kritisch, nicht möglich sozusagen die Kritik zu kritisieren oder die nicht vorhandene Kritik, weil das dann irgendwann auch nur noch Gestus war. Hatte ich das Gefühl und Das ist ja auch ein starkes Koax-Thema, insofern. Aber der Punkt, glaube ich, ist, dass wir nur mit einem halben Fuß sozusagen Kunstkritik und oder Kunst und Kritik stark machen wollen, zu dem anderen eben viel stärker das Inhaltliche und auch mit den Problemen mit den Leuten jetzt erstmal vor Ort arbeiten. Das finde ich auch gerade die spannendere Geschichte. Und die Berührungsängste sind gar nicht so groß. Zudem habe ich jetzt das Gefühl, mit Leuten, auch die jetzt nicht so viel mit Kunst zu tun haben, die Berührungsängste sind nicht so groß mit Verfahren der Umsetzung, glaube ich, so. Also, dass die Leute sagen, ja, weil eben das Thema jetzt so spannend ist, kann ich mir schon vorstellen, damit jetzt in die Stadt zu gehen, in die Öffentlichkeit. Und der Übergang von etwas, was einer Ordnung gehorcht und das, was man dann Kunst bezeichnen kann oder nicht, das ist ja auch völlig irrelevant für uns. Es geht ja um die Intervention, dass das später dann in einem Ausstellungskatalog aufgeführt wird. Oder dass meinetwegen die Landeskunststiftung sagt, ja, das ist aber Kunst, toll gemacht. Oder wer auch immer sozusagen, welche Institutionen das immerhin zum Schluss adeln, das ist uns eigentlich wurscht auf gut Deutsch, sondern uns geht es darum, Dinge zu machen und die auf einer bestimmten Basis. Ja, also und wir müssen eigentlich nur behaupten, dass es Kunst ist für die Landeskunststiftung zum Beispiel, obwohl da natürlich auch interdisziplinär draufsteht. Du weißt schon, dass wir jetzt im Radio sind, oder? Ja, die Hoppla. Nee, ich meine, diese ätzende Kritik kann ich auch mal vorbringen, weil ich denke, dass es eigentlich auch dazu, also es muss einfach möglich sein, in einem interdisziplinären Projekt auch weniger Kunst zu machen als mehr was anderes. So. Ja, was ja prinzipiell wahrscheinlich ein Problem auch von Förderern ist, ja, also die Abgrenzung mit sich selbst klarzukriegen, das betrifft ja die Bundeskulturstiftung mit Sicherheit genauso. Oh Gott, ja. Naja, nun, das ist, das sind halt... Da wollen wir gar nicht anfangen. Das sind aber auch echte Probleme, also du sozusagen diese Abgrenzung vorzunehmen, das sind ja viele Wünsche, das ist so ein Multilayer-Betrieb sozusagen, in dem die da unterwegs sind. Ja, na, Kube Ventura hat ja mal gesagt, irgendwie... Politik mit Kunst. Und das trifft es, glaube ich, ziemlich auf den Kopf. So Thomas Demand-Ausstellung, Nationalgalerie, wenn du dir da die Texte anhörst, die Bundeskulturstiftung hat das auch gefördert. Das ist ein zum nationalen Mythen hingepeitschtes Programm. Also zu jedem Thomas Demand-Bild stellt sich da jemand hin, entweder Saskia Sassen oder irgendwie ein berühmter anderer deutscher Denker. Saskia Sassen ist ja keine Deutsche, aber egal, international, sozusagen in die Staatengemeinschaft eingefundene Kulturnation und dann wird dann richtig vom Stiefel gezogen und das alles natürlich in dem Superbau. Also krasser kann es eigentlich gar nicht mehr sein, wenn man zum Beispiel Nationen kritisieren möchte. Ja, jetzt sind wir aber natürlich mitten sozusagen in dem, was innerhalb der UFO-Universität ja letztlich auch ist. Ja, also wenn du sagst, das System oder das System von Kunstproduktion und Kunstverwertung oder letztlich dasselbe gilt ja auch für Kulturprodukte, wenn man so will, dass sich das jetzt nicht wahnsinnig sauber trennen lässt von dem, was wir als normalen kapitalistischen ökonomischen Alltag erleben. Das ist ein Ding, das ist wahrscheinlich so alt, wie eben eine moderne kapitalistische Gesellschaft ist. Und die Frage, was da jetzt innerhalb des Systems trotzdem nischenmäßig funktioniert, könnte auch ganz schnell in der Sackgasse landen, wie wir ja auch wissen. Also, und die UFO-Galerie im Übrigen war ja das beste Beispiel aus meiner Sicht. Also das ist eben die Gefahr eben auch existiert in den sogenannten Freiräumen, dass das natürlich trotzdem genauso funktioniert. Also ganz simpel, weil es ja eine Warenförmigkeit hat, ja, ganz oft. Und eine Funktionalität vor allen Dingen. Ja, und das selbst die Leute, die schon mal sagen, die Scheiße gerochen haben und die prekär leben, das ist den witzigerweise kein Zeichen genug, um ordentlich zu fragen, woran es eigentlich liegt, sondern was machen die? Die bilden das gleiche System in der Nische wieder. Ja, also jetzt gibt es ja diese Reihe vom Art-Magazin online über Offspaces, wo wir auch angefragt wurden. Komischerweise haben wir natürlich auch eine schöne Sache zugeschrieben. Wenn man dann liest, was Offspaces, die eigentlich aus einer Not heraus entstanden sind, weil sie sich halt nicht wiedergefunden haben, entweder inhaltlich oder ganz wirtschaftlich in etablierten Kunstbetrieben im Stipendien, Subventions- oder akademischen Bereich der Kunst, dass die daraus sozusagen eine Kritik entwickelt hatten. Nein, also dann versuchen die sozusagen die Konkurrenz im Kleinen, am Rande da, die noch nicht von den großen Playern besetzt ist. Und das ist einfach schade. Also warum so eine scheiß Erfahrung machen, wenn man den doch wieder einem Recht gibt und sagt, das ist jetzt mein eigenes Problem gewesen, weil ich irgendwie keine Marke entwickelt habe oder nicht die große Idee habe, mhm, und sagen, das ist die Logik dieses Systems, permanent alle Leute auszuschließen, ja, und damit zu spielen. Und dann kann man ja immer fragen, wenn ich das schon selbst erlebt habe, bastle ich weiter an diesem System, stabilisiere es damit und mache es wasserdichter, oder wende ich mal dieses Argument gegen das System selbst und versuche wenigstens pragmatisch aus dem ganzen Establishment Geld zu ziehen und halt sozusagen viral zu wirken, so wie wir versuchen halt ein bisschen, wenigstens probeweise mal im Establishment eine Gegenposition zu entwickeln. Jetzt wird dir natürlich schon kräftig mit dem Hammer auf die Keramikoberfläche gehauen und durch die Ritzen scheint trotzdem... Das ist doch alles nur Scheinholz hier. Ja, ja, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, da scheint ja so eine Frage durch. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr UFO-Universität höre, bräuchte es ja vermutlich, um an solchen Paradigmen wirklich zu rütteln, eine ganz anderen, längeren Atem, ja, oder ein Spreading. Kann das als Modell auch mitgedacht werden, schon während ihr es tut? Naja, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich finde, erstmal müssen wir ja die 6 Monate irgendwie konstruktiv bewältigen. Also ich meine, da geht ja ganz viel flöten, wenn wir jetzt glauben, irgendwie wir könnten schon das Fell verticken, was da noch nicht erlegt ist. So. Also wir haben... Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt... Ja, ich weiß nicht, irgendwie klar, natürlich, also es könnten wahnsinnige Impulse daraus werden. Das ist aber immer dieser, ja, so ein bisschen orgasmische Fetisch irgendwie von Leuten, die... die praktische Arbeit unterschätzen, glaube ich, oder auch wieder genau das Problem in bildender Kunst per se irgendwie Kritik zu sehen oder so, aber nicht durch die Arbeit selber wird es schon was Gutes, sondern wir müssen die grundlegenden Fragen erstmal stellen und am Gegenstand uns langhangeln, und wenn das hinterher gut wird, Ralf, ich will dich ja jetzt auch nicht... Nee, was ich meinte ist ja sowas, wenn, na klar, es gab eine bestimmte Zeit, in der Zeit haben sich bildende Künstlerinnen und Künstler anders geäußert als vorher, aus ähnlichen Unbehagen heraus, und trotzdem war es sinnvoll, eine Bewegung zum Beispiel als Fluxus zu labeln. Das war einfach sinnvoll. Sozusagen. Ja, das genau hat ja auch geklappt. Futuristen sozusagen, in gewisser Weise ist sowas sinnvoll. Aber die organisatorischen, also der 90er Jahre, diese Künstler-Organisatorinnen-Kombination, die sind alle gescheitert. Also bis auf B-Books, glaube ich, in Berlin. Es gab mal eine Zeit, da haben Leute gesagt, jetzt müssen wir wieder in die ökonomischen Strukturen rein und müssen die aufbrechen, und da haben sich Leute eingeladen, die haben sie überhaupt nicht verstanden, die Ökonomen mit den Künstlerinnen. Das ist in die Hose gegangen. Dann gab es mal irgendwie die Idee, eine Messe zu machen. Da gibt es einen tollen Katalog, dagegen dabei heißt das Ding. Und alle Projekte sind, weil eben chronisch unterfinanziert und weil die Leute eben immer am Rand des Burnouts waren, immer alle irgendwie umgekippt. Und das wollten wir eh verhindern. Wir wollten jetzt nicht so einen Riesenwurf machen und sagen, also wir haben jetzt die Utopie vom Herrn und let's go. Oder eben nicht. Wir können es nicht leisten, sondern 6 Monate ist eben eine Zeit, glaube ich, da können wir unsere Kraft und das Geld, was uns zur Verfügung steht, durch danke, unsere nicht kommerziellen aus Stura-Unterstützer und Philfuck 1 und so, dass wir dann irgendwie, glaube ich, in den 6 Monaten schon ein bisschen grundlegende Sachen machen können, und dann gucken wir mal, ja, das ist das Angebot von mir jetzt und auch, denke, von den Leuten, gucken wir mal, was rauskommt und ob da jetzt Anschluss möglich ist. Also prinzipiell ja, aber nicht per se. Ja. Na, der Anschluss orientiert sich jetzt am Produkt. Also sozusagen die Grundbasis zu schaffen, dass man einen Ort neben eine Institution findet, der frei ist von expliziter, impliziten Deutungsweisen, zum Beispiel Paradigmen, oder dass man halt zweckfrei arbeitet, wie die Kunst, das ist eine Wissenschaft. Das kann man sagen, das ist prinzipiell erstmal der erste Schritt überhaupt, um unvoreingenommen Sachen zu reflektieren. Also das muss gar nichts Neues, ja, das ist eigentlich das, macht eigentlich jeder, der ordentlich nach Prämissen fragt, ja, und dann sagt, okay, dann müssen wir halt die ganzen destruieren, das heißt freier Raum, und der ist institutionell, aber auch inhaltlich gegeben. Deswegen gibt es jetzt nach außen so ein Kuddelmuddel der Themen, weil wir halt noch nicht wissen, wo es hingeht. Aber da kann man sagen, das ist so allgemeingültig schon immer, wie es das jetzt auch sozusagen prototypisch ist, mit den praktischen Abstrichen, die wir halt so haben, dass wir Organisatoren sind und so weiter. Schon, ja, glaube ich. Trotzdem können wir jetzt mal thematisch einsteigen. Ihr habt ja was mitgebracht. Ich überlege gerade, ob wir uns das nicht klemmen, wenn die Diskussion so spannend weitergeht. Ich kenne es ja nicht. Er steht nur Vortrag. Aber man könnte das theoretisch auch online bei uns auf der Seite hören. Oder wir können es auch so machen, es gibt doch in... Wir diskutieren das kurz und dabei eine kleine Musik. So machen wir das. Nee, wartet mal, ich wollte euch was vorspielen, weil es vorhin um die Ordnung der Dinge ging und um das sozusagen ausbleibende Chaos, beziehungsweise auch die Furcht vom Chaos. Und das würde ich jetzt trotzdem schon noch gerne machen, auch wenn das bitte ein alter Hut ist. Aber vielleicht können wir uns ja trotzdem... Ich sehe den Bildschirm nicht, ich weiß ja gar nicht, was kommt. Nee, man ist zum Hören. Wir sind auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee. Vor einem Monat war ich in Bayreuth zu den ersten Proben für eine Tristan-Aufführung im nächsten Jahr. Und da habe ich ein Gedicht geschrieben. Ich versuche mich daran zu erinnern. Als Kind hörte ich die Erwachsenen sagen, in den Konzentrationslagern wird aus den Juden Seife gemacht. Seitdem konnte ich mich mit Seife nicht mehr anfreunden und verabscheue Seifengeruch. Jetzt wohne ich, weil ich den Tristan inszeniere, in einer Neubauwohnung in der Stadt Bayreuth. Die Wohnung ist sauber, wie ich noch keine gesehen habe. Alles ist an seinem Platz. Die Töpfe, die Pfannen, die Teller, die Tassen, die Gläser, das Doppelbett. Die Dusche, made in Germany, kann Tote aufwecken. An den Wänden Blumen und Alpenkitsch. Hier herrscht Ordnung. Auch das Grün hinter dem Haus in Ordnung. Die Straße still, gegenüber die Hypobank. Als ich das Fenster aufmache zum ersten Mal, Seifengeruch. Das Haus, die Wohnung, der Garten, die Stadt Bayreuth riechen nach Seife. Jetzt weiß ich, sage ich, gegen die Stille, was es heißt, in der Hölle zu wohnen und nicht tot zu sein oder ein Mörder. Hier wurde Auschwitz geboren. Im Seifengeruch. Wow. Ralf, warum? Damit hast du uns jetzt überrascht. Ja, ich habe das vor ein paar Jahren entdeckt und habe das einfach noch nie klarer gehört, was mich seit meiner Kindheit, also anstrengend ist noch ein mildes Wort, also ein Horror verbreitet. Ich kann mich nicht in Familien bewegen, in Umfeldern bewegen, in denen Leute darauf abstellen, dass die Dinge in Ordnung sind. Das ist mir sozusagen, seit ich Kind bin, ein Horror. Und das hat sich sozusagen über die verschiedenen Reflexionsebenen immer wieder neu gefunden. Also wo ich immer wieder neu darüber nachdenken musste, was genau ist es denn jetzt und wie kommen die denn eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich so ein Wunsch, wenn der bei mir so anders ist? Nach Ordnung und nach, und das meinte ich vorhin mit dieser mit diesem Wunsch nach Erlösung sozusagen, also dem Wunsch eigentlich nach diesem quasi Göttlichen, dem Reinen, dem, das ist ja auch so, dass alle Rassetheoretiker immer das Reine sozusagen im Blick haben. Und dann gibt es unter den Reinen dann immer noch die Allerreinsten und die, bis keiner mehr übrig bleibt eigentlich, sich weggezüchtet haben sozusagen, die Arier. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, der rührt aus einer Urangst heraus sozusagen, ja, dass also dieses sich aussetzen in einer Sinnlosigkeit, in auch einer Gottlosigkeit, wenn man so will, dass das eben ein extremes, schlimmes Moment ist und deswegen auch jetzt mal den Bogen ganz weit zu spannen, eben auch alles Chaotische, was in unserem Alltag überhaupt noch einfließen kann, nämlich zum Beispiel Kunst, oder auch einfach offene Diskussionen, ja. Das ist durchaus auch ein Gefahrenpotenzial, in Anführungszeichen, ein chaotisches Potenzial, weil es Dinge verrückt, und Verrückte heißen ja auch nicht umsonst Verrückte, ja, also sind weggerückt von dem Prinzip, wo ich bin. Das ist ein ganz schöner Wust von Dingen gerade, aber was es immer meint, ist sozusagen schon immer so eine Art Ordnungsprinzip um jeden Preis. Und unsere Unterstellung ist ja, dass es einer Herrschaft dient und Gerade solche Dinge ist ganz generiert auch. Solche Dinge, genau, und nur das Argument der Undurchschaubarkeit, ja, wo kommt das denn wohl her? Also wenn ich die Dinge denn durchschaue und klar benenne, bin ich ja schon auf dem Weg dazu, die Dinge auch verändern zu können, weil die Undurchschaubarkeit macht eben auch so eine Ohnmacht, und das finde ich ganz spannend, das aufzulösen, zu gucken, was steht denn vielleicht, was ist denn doch durchschaubar, ja? Ich fange mal einfach, also es war ein Heiner-Müller-Gedicht, ne, also kam noch nicht rüber. Er ist Lehrer. Aber ja, dafür mag ich ihn auch total. Die Stimme kann man ja nicht zuhören. Ich musste auch das Gesicht jetzt aufnehmen. Man kann den Ordnungsgedanken einfach auch anders mal kritisieren und sagen, erstens, wer sagt noch, dass es eine Ordnung einen Sinn geben muss, einen Fluchtpunkt alle Seins, das ist ja schon eine Setzung, die nirgends sich beweist, vor allem auch, man muss ja gar nicht in die Kunst gucken, der ganze Alltag hangelt von Widersprüchen, ja. Ich finde, dass 15 Euro in der Kneipe zu verdienen pro Stunde super ist. Mein Chef sagt, nee, hier, mach mal 3,50. Also das sind Widersprüche, ja. Da ist nichts harmonisch. Da braucht man nicht erst die Kunst, ja. Auch will man permanent Geld haben, da wo ich gar keins geben will, beziehungsweise will ich überhaupt kein Geld haben. Aber die ganze Welt sagt, hier, nimm nicht nur Geld, sondern beschäftige ich ein Leben lang damit, dass du hier Werte erwirtschaftest, die du erstmal einen Großteil dem Kapitalisten abgibst, der also die Produktionsverhältnisse in der Hand hat, dann dem Staat, der das irgendwie alles überwacht und ein bisschen für dich. Also Widersprüche existieren nicht nur in der Kunst, sondern ich sehe eher, dass die Kunst diese Widersprüche doppelt, aber da ästhetisch spannend. Also man kann das, was Heiner Müller hier, finde ich, sehr schön macht, aber gleichzeitig auch, es ist sozusagen kontraproduktiv, indem jetzt für ihn, also wenn man ihn wörtlich nimmt, okay, das ist ein Gedicht, aber wenn man die Ebenen vertauscht, Fiktion und Nichtfiktion, ist jetzt auf einmal der Seifengeruch die Erklärung, also die ästhetische Deckelung des Faschismus. Und dann ist es halt nicht, ja, also der Faschismus kam nicht aufgrund von Seifengeruch, sondern es ist ein politisches, forciertes, soziales Miteinander. Nee, es ging, glaube ich, um die Bereitschaft, Leute zu vernichten. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Also das sozusagen Staatssystematische des Faschismus ist ein Unterschied zu der prinzipiellen Bereitschaft einer Ausgrenzung dessen, was mich umgibt, sozusagen im Sinne des Nichtverständlichen, im Sinne des Unordentlichen, im Sinne des Anderen und eher daher, also das Ordnungsprinzip als Ausgrenzungsprinzip. Und das ist natürlich erstmal, und ich glaube, daher rührte das jetzt weniger als Erklärungsmodell für den Faschismus, sondern eben für Auschwitz, und das ist nochmal ein Unterschied. Okay. Aber auch nochmal den Ordnungsgedanken, der ist ja relativ neuer. Also wenn man mal guckt, wie lange die Leute jammern, sie hätten keine Ordnung, das ist ja nicht so alt, ne? Das hängt mit der Moderne ein. Also diesen Begriff der Ordnung. Und dann merkt man, der ist anscheinend historisch und regional bedingt. Also es ist anscheinend ein Phänomen nur der Industrieländer. Seit der Industrialisierung, der Verstaatlichung, der Nationalbildung und so weiter. Und dann, also diese Art des Jammerns um Ordnung und das als Hebel zu nehmen für alles Mögliche. Dann kann man erstmal sagen, also es gibt anscheinend keine, wenn die diskursiv mit einmal auftritt. Wir wollen ja hier keine Vorlesung machen, ich habe ja auch überhaupt kein Wissen darüber. Ist jetzt nur so, wo ich dann brechen würde und sage, dass dieser Ordnungsgedanke immer wieder vorgetragen wird, auch als Hoffnung der Leute, es müsste ja einen Sinn geben oder etwas Gemeinsames, und dann frage ich ja, warum? Also, wer sagt denn, das ist. Und dann können die aber, dann wird es meistens kurzschlüssig, indem die sagen, ja, aber der Mensch strebt doch nach einer Ordnung. Und ich sage, ja, jetzt kann ich nur anekdotisch kommen. Also ich hatte nie das Bedürfnis, mir die Sache mit einem Sinn zu erklären. Dafür gehe ich raus in die Welt und ich sehe, dass die permanent widersprüchlich ist. Welcher Sinn soll das ordnen? Ja, außer die Behauptung, es gäbe eine Ordnung. Und wäre immer ganz nervös, wenn ich dann wieder so eine Appelle höre, nach der Ordnung zu suchen. Ja, geht mir auch so. Deswegen finde ich auch so eine Kultur von eben Fragestellungen, wie ihr sie da betreibt, gerade auch sehr schön, weil das eben, es öffnet eben genau wieder die Möglichkeit, dass ich nicht, also auch ineffizient sein darf, ja. Also es muss eben auch nicht unbedingt dabei die Lösung rauskommen. Für mich jedenfalls nicht, ja. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich brauche da keine Lösung. Ich brauche bloß erstmal ein mögliches, keine Ahnung, einen möglichen Ansatz, das betrachten, neu betrachten zu können, zum Beispiel eine Rückseite zu entdecken oder auch sechs davon. Ja, ich habe schon das Gefühl, ich würde gerne mal einen Stein schmeißen irgendwie, aber halt dann so meine Hand zurück, weil ich denke... Das hat man doch schon, Sebastian. Ja. Das ist hier Radio. Ach so. Verdammt. Du meinst der siebenmal auf dem Wasser? Ich will das gar nicht abfedern. Es geht einfach darum, dass uns wird ja mit Gewalt sozusagen, werden uns Dinge aufgezwängt, warum das sozusagen nicht mit Gewalt gegenspiegeln. Aber dieses Spiel kennen wir, und Das verliert man und auch da kann man sich immer noch kurz vorher fragen, ob wie steht da Praxis und Theorie, aber das ist eine ewige Frage. Der Punkt ist, ich glaube, ich teile dein Unbehagen gegenüber der Ordnung und der Idee, dass das, was jetzt so ist, gut ist. So. Ich habe gestern auch wieder im Fernsehen, im ZDF, Abenteuerforschung, da wurden irgendwie Schweine lebendig in irgendwelche Container gekippt und dann gesagt, aber jetzt lügen wir uns nicht in die Tasche, die aufgrund des modernen Lebens ist die Massentierhaltung wichtig und man kann die Risiken nicht ausschließen. Bin echt nach hinten gekippt. Also krasse reaktionäre Scheiße und das kriegst du wirklich eins zu eins ungefiltert so vorgetragen und du denkst dann so, ach Wahnsinn, dann möchtest du am liebsten gleich im Baseballschläger ins ZDF-Studio rennen und einfach nur drauf rumhauen, so, aber es geht natürlich nicht. Auf dem Matz-Rekorder natürlich. Auf dem Matz-Rekorder. Naja, das ist überhaupt schön, ja, diese Deutungshoheiten, also gerade was Massenmedien, zum Beispiel auch Radio Korax ist ja ein hallisches Massenmedium. Du hast also einen putzigen Begriff von Masse. Dann 6.000 Hörerinnen und Hörer ist die technische Reichweite, das heißt 500.000. Und dann darüber nachzudenken, wie Deutungshoheiten eigentlich verhindert werden können, in dem Moment, wo wir das in Beschlag nehmen sozusagen. Ja, das ist schon ein spannendes Ding. Also wenn jetzt das Halle-Forum zum Beispiel als Online-Medium einfach ein Forum öffnet und ich glaube, also sehr kulante Regelungen hat, was so die Äußerungskultur da angeht, dann ist es eben auch ganz schnell ganz beliebig. Und jetzt sozusagen Beliebigkeit gegen Hoheit abzuwägen jeweils, das ist ja auch nicht so leicht, glaube ich. Also dieses hierarchiefreie Herstellen von einem wirklichen Mehrwert, ja. Ohne dann auch wieder dieselben Ausschlussmechanismen zu benutzen. Da sind es dann dieselben, ja. Also ich würde fragen, also so universal, klar, formal mag das auch Ausschluss sein. Kann man fragen, mal wovon, ne? Genau, Effizienz, wovon, Ordnung, wovon. Also das sind halt sehr, doch dann sehr partikulare und sehr begrenzte Blicke auf die Welt. Also die ja in einem Moment stimmen können. Zum Beispiel, wenn ich drauf gucke, wie meine Tasse vom Tisch runterfällt, sage ich, ja, okay, das hat schon eine gewisse Ordnung, ja, aber das ist dann gleich moralisch gut zu finden, wie auch immer. Ja. Aber man merkt, das ist kein Erklärungsmuster für die ganze Welt. Und ein Ausschluss wovon, das kann man schon mal diskutieren. Also ist eine Sondierung zwischen einem vernünftigen Urteil und einem schlechten oder Meinung zu lassen und so weiter, was ist da Herrschaft und was ist einfach ein Forcieren eines vernünftigen Nachdenkens, ja. Also da gibt es schon Unterschiede. Und Vernunft ist ja jetzt erstmal, glaube ich, nicht die grundsätzliche Voraussetzung für Hierarchiefreiheit oder so. Also wenn ich jetzt, wenn die Managerebene nicht vernunftbegabt wäre eines Konzerns, ich glaube, dann wären sie nicht längst dort. Also Vernunft, das meine ich ja, vernunftbegabt, das sind ja Kriterien, die ausgehandelt werden müssen miteinander. Und dafür wiederum Mechanismen zu schaffen, die das überhaupt möglich machen, in einem laufenden anderen System, das muss man ja nochmal dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass wir ohnehin in einem System leben, in dem das Kultur ist. Das gab es meines Wissens auch noch nicht unbedingt, also bis zum heutigen Datum. Also wo das Kultur ist, dass Dinge wirklich ausgehandelt werden im sozusagen mächtefreien. Ja, es ist einfach echt tatsächlich jetzt keine rhetorische Frage, sondern werden die wirklich ausgehandelt? Also wo ist ein Minimum wirklich Urteile ausgehandelt werden oder wo greift relativ flott ein Administrator an? Wir hatten ja mit Sebastian mal so eine schöne Welt online, erinnerst du dich noch? Mhm. Kommentierung eines Artikels dort, der halt massiv nationalistisch war. In Vorbereitung auf dieses Zombie-DDR-Ding. Genau, und da wurde nichts verhandelt. Es wurden Allgemeinplätze abgetauscht, die halt ungefährlich waren und sobald man versucht hat, die Sache zu ergründen vom Gegenstand her, ja, also sich wirklich nicht sich selbst profilierender als jemand, der irgendwie was weiß oder auch nicht weiß, sondern wirklich den Gegenstand mal zu klären. Was ist zum Beispiel, es ging damals um die DDR und war das ein Unrechtsstaat nicht oder inwiefern war es eins? Inwieweit war das mit dem Dritten Reich gleichzusetzen, inwiefern nicht? Man hat gemerkt, man konnte es nicht verhandeln, weil was sich als Forum gebärt hat, war keins, weil es einfach da Ausschlüsse gab über einfach eine Mehrheit, die gegen eingesprochen hat. Also man hat und dann auch einfach der Administrator irgendwann angegriffen hat. Also wir waren da Gott sei Dank nicht Opfer, es war ein anderes Opfer, aber auch nicht besser. Ja, man merkt, da wird das nicht sich selbst überlassen, der Meinungsbildung, sondern da gibt es immer eine Reglementierung. Und ich glaube, bei Halle Forum, wenn es da um gewisse Inhalte geht, sind die auch ganz schnell dabei, die auszukürzen. Ja. Ich erinnere mich an die, wie ist dieses Stück von den Fußballern? Ultras. Ultras. Da wurde schon, ich glaube, es war auf der Halle-Seite auch, da wurde irgendwann auch gelöscht. Von Seiten der Stadt. Hm. Auch nicht alles zugelassen. Naja, von Seiten der Stadt. Die Stadt oder Halle, immer das organisiert. Halle Forum ist ja unabhängig. Ja. Das, naja, bei Korax zum Beispiel, Dinge auszuhandeln ist einfach schlicht natürlich auch bei einem, das ist ja ein Live-Betrieb, also es ist ja jetzt nicht etwas, was irgendwann in einem Monat oder einmal einer Woche veröffentlicht wird, sondern das ist ja sozusagen jede Sekunde ist, findet eben statt und da ist oft der Vollzug einfach, dass der Wegfall von Aushandeln, also da das jetzt gleich ist oder auch übermorgen, gibt es gar keine Möglichkeiten, Sachen auszuhandeln. Die werden nach, ja, gut dünken, also was sozusagen jetzt da sinnvoll scheint, dann eben gemacht von denjenigen, die es jeweils anfassen. Und grobe Richtungsänderungen, da ist es eben nicht leicht, also sozusagen das herzustellen, dass das wirklich ausgehandelt werden kann, weil natürlich die Zugänge unterschiedlich sind, die Wissensstände schon ganz unterschiedlich sind auf der. Also das ist ja auch ein Machtfaktor. Wenn ich mehr weiß über Dinge, kann ich anders, also taktischer zum Beispiel vorgehen, um etwas, was mir wichtig erscheint, durchzusetzen und ja, Mehrheitsverhältnisse hast du schon genannt. Wenn eine größere Gruppe von Leuten das und das und das toll findet, im musikalischen Bereich, im inhaltlichen Bereich, dann kann die das natürlich auch einfach über Mehrheiten durchsetzen. Ja? Hm. So. Und das ist also, glaube ich, rein ein Mechanismus in diesem Freiraum, der ja auch nicht, den gab es ja auch nicht, es gab ja nicht mal ein Gesetz am Anfang dafür, für sowas wie Radio Korax. Trotzdem nicht leicht herzustellen. So, ja, dieses Moment. Das schreibe ich sofort. Ja, gut. Aber jetzt haben wir Speer. Ach, ist das nicht. Ah, ist eigentlich aber auch schön. eigentlich wollten wir über die UFO-Universität reden. Nee, das berührt das ja auch. Mit ja, natürlich berührt es das, klar, ja. Bei euch steht ja hier auch Korax und dann in Klammern Wunsch. Und ja, dann gibt es einen Pfeil, also der sowohl zu Korax zeigt, als auch zum Arbeitsamt. Und da steht in Klammern Pflicht. Ja, das war dieses Spannungsverhältnis eines Teilnehmers zwischen dem, was das Arbeitsamt mit Hartz IV von ihm will und seinem wirklich ausfüllenden Engagement für Korax und andere Sachen, die aber nicht auf dem Radar vom Arbeitsamt sind. Mhm. Also wo einfach quasi Bürokratie den Lebensweg und die Art zu arbeiten für ihn ja ignoriert. Und das steht natürlich in einem Konflikt, weil die ja irgendwie ein Stück seines Lebens so bezahlen, ne? Erstmal mit Hartz IV. Ja, nicht nur ignoriert, sondern verunmöglicht. Also ist ja auch nicht nur, ist es denen egal, sondern das ist halt das Harte. Ja, ja, aber konnte sich ja erfolgreich werden, wie ich dem entnahm. Ach so. Weil er arbeitet ja hier. Aber es ist, das war eine Alltagsbeobachtung, wovon wir ausgegangen sind. Das war aber arbeitet sozusagen im Sinne der Freizeit, meinst du jetzt? Nee, der ist schon ziemlich heavy bei euch unterwegs. Ja, aber schon so, dass er. Also ist es nicht. Ist nicht dieses Erwerbsarbeitsding. Ja, nee, oder so. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und, gibt's ja jetzt auch nicht so. Gibt's nicht bei euch, habe ich auch schon nicht mal. Nee, aber es hat. Ja, und er hat halt überlegt, hier gibt's einen Pfeil zu Widerspruch und dann hoch zu Ungehorsam. Mhm. Wie, oder zu Selbstbefreiung, welche Möglichkeiten der. Ja, Manipulation oder ausgetretenes Wort Intervention bestünden denn, um diesen Widerspruch irgendwie fruchtbar aufzulösen, indem man zum Beispiel nicht mehr zum Arbeitsamt geht oder dort, weiß ich nicht, lethargisch ist oder sowas, ich weiß nicht. Also sozusagen systemimmanent widerständig, da eigene Ambitionen auszuleben. Und er hatte irgendwie die interessante Formulierung oder die Idee, wenn alle, Punkt. Ne? Ja klar, dann verändern sich natürlich auch gesellschaftliche Realität. Aber also was jetzt ich sozusagen die spannend. Grundprinzipien von Streik auch wären, ja. Also es ist ja ähnlich. Genau. Ja, da gibt es ein ganz klares Arbeitsverhältnis und jetzt wird dabei gesagt, nee, wir setzen das außer Kraft, um das und das Ziel zu erreichen und die Menge macht's. Ja, ja, das stimmt. Und die Idee, die wir dann spontan an dem Wochenende hatten, oder die ich dann so komisch vorgebracht habe, war ein Katalog der Möglichkeiten des Intervenierens, ach, das klingt so doof irgendwie, des widerständig sein. Handbuch des Ungehorsams. Oder Handbuch des Ungehorsams, genau. als Zwischenidee. Ich habe zuerst Handtuch verstanden. Das war die auch schön. Handtuch, das Ungehorsam. Nee, Ungehorsam so. Ist ohne Handtuch. Nee, braucht danach. Achso. Oh, Alter, das war geil. Gib mir mal das Handtuch des Ungehorsams. Das Ungehorsamen. In Fraktur. Wonderful. Aber wir sind immer noch auf dem Platz, auf dem Universitätsplatz. Blatt, meine ich natürlich. Blatt. Da gibt es noch ein Wort, das in Anbetracht der Zeit und dem Raum, den es auf der Tafel einnimmt, dann doch interessant zu sein scheint, nämlich Angst. Wie kommt Angst jetzt? No, obwohl in Partnerschaft mit Unbehagen. Das so. Auf der anderen Seite. Alternativen. Ach so. Ja, aber Angst erinnert mich an die Werkplatzkiste. Hat das damit zu tun? Mhm. Zweierlei. Das ist ja die, wie gesagt, sozusagen das Mindmapping des einen Treffens letzten Sonntag. Und der Begriff kam unabhängig von Werkplatz jetzt. Also da kam einfach auf, relativ spät in der Diskussion, dass es gegengehalten wurde in, okay, jetzt mag man, das System läuft irgendwie, es läuft scheiße, wir fühlen uns nicht alle wunderbar wohl, aber irgendwie sind wir alle angekommen und irgendwie klappt es ja schon. Und wenn man jetzt was stört, was könnte da schiefgehen? Also, dass man schon Angst hat, sich zu verändern, sich selbst reinzuwerfen in die große Veränderung, sich selbst als Person, ich meine, man ist als Körper auch sozusagen kaputtbar, ja, und als Biografie, wie weit man da was riskiert. Und das stand einfach da, also als Frage, welche Rolle spielt in der ganzen Diskussion, also gerade wenn es um die soziale Umsetzung geht, dass Angst. Also die Angst und die Angst um Angst vielleicht sogar, doppelt gemoppelt. Aber das ist ja nicht ohne Grund, auch aufgetreten nicht ohne Grund, nimmt Werkplatz das zum Thema, weil das einfach eine der Hauptdiskurse in der heutigen Zeit ist, wenn es um soziales Leben geht. Also es ist einfach Angst. Mhm. Wollen wir mal eine Musik spielen und dann steigen wir da nochmal ein? Genau. Ich glaub, dann sind wir frischer. Gut, genau. Und die geben, Türen. Geben euch noch einen kleinen Ausblick. Wir geben euch die Türen. Die Türen. Und die Türen. Wir geben euch mal die Türen. Es war ein dunkler Tag und Regen fiel. Er fiel hinab auf den Asphalt. Drum ging ich in die Stadt, wollte nicht einsam sein, denn mir war kalt. Ich ging in eine ich möchte bei dir. Mädchen meiner Träume, Engel der Nacht, ich möchte bei dir nur sein. Du bist der Sonnenschein, der meine Dunkelheit erhält. Ja, das waren die Türen. Ralf hat uns jetzt verlassen und uns das Mikro übergeben. Also wenn wir hier alles kurz und klein hacken. Zurück zum Thema Angst. Da gibt es sowohl nochmal was inhaltlich zu sagen, was wir gleich machen können, als auch organisatorisch eine Ankündigung, weil sich aus dieser Kooperation mit Werkleitz auch was ableitet, nämlich ganz konkret eine Veranstaltung oder eine Veranstaltungsreihe. Und da geht's los am 6.4., am 6. April mit einem Visiting Artist Termin, das ist so eine Reihe, auch um 19:30 glaube ich, und da wird Kunstrepublik zu Gast sein, die das Ganze auch kuratieren, auch das Werkleitz Festival, was im Herbst stattfindet, und am 13.4. haben wir dann ein eigenes kleines Panel mit drei Leuten, die ganz locker im Gespräch sind, beziehungsweise kleine szenische Lesung mit dem Titel Who's Afraid of Angst. Dann gibt es am Wochenende drauf, 15. glaube ich, ein DFG-Forschungsprojekt-Panel, was das Werkleitzzentrum organisiert hat und wo Expertinnen und Experten zu dem Thema verhandeln werden. Und inhaltlich zum Thema Angst, ruppig. Das Endjoker wieder bei mir. Genau, jetzt musst du ran. Ja, also was wir gerade ja auch schon mit Ralf besprochen haben, also er hat ja Angst auf der großen Tafel gefunden, hat ja gefragt, wo das herkommt und so weiter. Und fragte auch, ob es mit dem Werkleitsthema dieses Jahr zu tun hat für das Festival. Ja, bedingt, weil halt, wie wir festgestellt haben, Angst nicht nur sozusagen aus einer fixen Idee geboren ist, sondern tatsächlich ja alle Medien kursiert, schon seit mehreren Jahren, spätestens seit dem 11. September 2000 Angst. Das ist ein cooler Versprecher. 2001. Ja, was soll man groß dazu sagen? Also die Fokussierung derjenigen, die dann beim Angstpanel sprechen werden, die im Rahmen von dem Werkleitzfestival Vorbereitungsprogramm stattfinden, am 15. und 16. April im Thalia-Theater. Große Kritik von mir oder von uns, dass hier die Angst gesetzt wird als etwas bereits Etabliertes und Unhintergehbares, als eine Bedingung des Menschseins, dass sie halt soziale Angst entwickelt oder einfach da ist. Wir wollen einen halben Schritt oder vielleicht sogar einen ganzen Schritt zurückgehen und fragen, ja, ist denn Angst tatsächlich da? Natürlich, also steht sie auf einmal vor uns und wir haben keine Wahl, oder ist sie, das ist unsere These, diskursiv konstruiert, ist eine gesellschaftliche Angst, die überall behauptet wird, tatsächlich nur ein Produkt dieser Behauptung. Dafür haben wir zwei, Anführungsstrichen, erstmal Experten, das ist immer ein böses Wort, eingeladen, zum einen professionell von der Universität Halle, der zur Angst vor dem Islam referieren wird oder beziehungsweise uns als Gesprächspartner zur Verfügung stehen wird, und zum anderen ist es Bettina Radeisky aus Leipzig, die promoviert hat zur diskursiven Angsterzeugung und das am Beispiel der Vogelgrippe untersucht hat und wie es halt vorkam in deutschen Nachrichtensendungen und natürlich in der Zeitung. Nebenbei wird es, das ist jetzt geplant, da ist noch nichts so richtig fertig, aber eine szenische Lesung geben, wo es um die Korrelation ist zwischen geht von Angstproduktion und unserem Anführungsstrichen Bedürfnis nach mehr Sicherheit, nach mehr Information, ist ja ganz aktuell gerade mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes, wie das korreliert, und dort werden wir das letzte Buch von Julie C., einerseits ihr Roman Corpus Delicti, andererseits ihr Essayband zusammen mit Eja Trojanow, was sie herausgegeben hat, szenisch inszenieren und lesen, Ausschnitte daraus. Das klingt spannend, freue ich mich drauf. Ja, und das halt, wir wiederholen es nochmal gerne, am 13.04. in der UFO-Galerie, jetzt UFO-Universität, 19.30 Uhr, offenes Plenum, Gesprächsrunde, ja, ihr seid eingeladen. Genau. Und als groben Ausblick für das, was in der UFO-Universität noch folgt, für Leute, die nicht unbedingt einen Draht haben zum Teilnehmen und mitdiskutieren, sondern die eigentlich gerne schauen wollen, also mitdiskutieren vielleicht schon, aber schauen wollen, was passiert und wo wir uns gerade befinden in der Gruppenarbeit, da gibt es, wird es geben Ende März, am 31. eine klassischerweise Vernissage genannte Veranstaltung, eine Ausstellungseröffnung für eine Zwischenpräsentation. Wir werden uns nochmal einen schönen Titel dafür einfallen lassen müssen, glaube ich. Steffen, das klingt irgendwie nicht so schick. Und für diese Zwischenpräsentation, die ungefähr ja 11 Tage läuft, über Ostern haben wir dann nicht offen, aber die so, ich glaube, 5-6 Tage offen ist, wo genau diese Wand hier zum Beispiel, die wir heute diskutiert haben, ausgedruckt auch nochmal zu sehen sein wird, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht sogar vor Ort sind und wo wir ja mal schauen, irgendwie vielleicht auch nochmal sich einfach nochmal so zusammenfindet mit den Leuten und eine Schnittstelle quasi oder einfach eine Berührung fürs Publikum nochmal bildet, wo man Möglichkeiten hat, sich zu treffen, mal zusammen Kaffee zu trinken und auszuwerten, was man da eigentlich tut. Wir werden uns wiederhören. Das war jetzt die erste von insgesamt, glaube ich, 5 Sendungen, die wir gestalten werden. Ja, freuen uns schon darauf. Tschüss.